Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Fühlt euch einfach in die Kategorie OAAD History oder irgendwie sowas versetzt. Ich rede nämlich jetzt über ein Spiel, was es überhaupt nicht mehr im App Store gibt. Es war ein iOS-Spiel von Gameloft, was wohl irgendwie 2010 rauskam. Die Rede ist von Star Battalion, einem Spiel von Gameloft. Leider ist dieses Spiel nicht mehr im App Store zu finden. Ihr könnt allerdings, falls ihr es damals gekauft habt, habe ich es jedenfalls unter Einkäufe gefunden und konnte es jetzt auch unter iOS 9.2 irgendwas Beta auf meinem iPad 3 wieder installieren und auch noch wunderbar nutzen. Ich werde mal zusehen, dass ich das iPad mal wieder mit iTunes sichere, weil das Spiel möchte ich schon ganz gerne eigentlich haben. In der Überschrift schreibe ich, es gibt einen Mini-Rant. Ja, der Mini-Rant ist eigentlich, dass so schöne Spiele nicht weiterentwickelt werden, beziehungsweise dann verschwinden aus dem App Store. Wie gesagt, immerhin, wenn ihr es gekauft habt, werdet ihr es sicherlich noch unter Einkäufen wiederfinden. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt und dann ist diese Folge heute für euch nichts. Star Battalion, ich kann euch nicht mehr sagen, wie groß das ist. Ich kann euch auch nicht sagen, was das gekostet hat, da es das nicht mehr gibt. Ist ja im Prinzip auch egal. Handlung ist so ein bisschen wie Star Wars. Ihr seid die Rebellen und ihr müsst die Galaxie retten vor dem bösen Imperator Taros, glaube ich. Kampagne führt euch durch 8 Planeten mit verschiedenen Missionen. Gesteuert wird euer Raum, ihr habt verschiedene Raumschifftypen zur Auswahl oder Fightertypen, besser gesagt. Ihr steuert einfach entweder mit dem virtuellen Steuerkreuz, was ich empfehlen kann, oder über das Gyroscope, also nach links und rechts bewegen, euer iPad zum Beispiel, und dann fliegt ihr nach links oder rechts. Es gibt Buttons zum Waffenabschießen, Laser und zum Beispiel zielsuchende Raketen, je nach Fightertyp sind das unterschiedliche Sekundärwaffen. Und natürlich könnt ihr auch beschleunigen, Rollen fliegen, indem ihr rüberwischt übers Display, oder eine Kehrtwende, indem ihr nach oben oder nach unten wischt. Das Ganze ist ja nett, es gibt auch einen Koop-Mode über das Game Center, der auch immer noch funktioniert. Dann könnt ihr euch an Kampagnen zu zweit dran wagen. Ich hätte mir noch gewünscht, dass das Ganze noch damals gewesen wäre auch, dass man gegeneinander fliegen kann, so ein bisschen wie bei Lilith Wars oder so auf dem N64. Aber ja, das kam halt nicht. Das Ganze erinnert mich von der Story her an Star Wars, von den witzigen Kommentaren her eher an Lilith Wars. Die Grafik sieht auch tatsächlich immer noch auf dem iPad 3 sehr nett aus. Wenn ihr es euch damals gekauft habt, dann kann ich nur empfehlen, ladet das doch nochmal wieder runter und spielt das einfach nochmal. Wie gesagt, die App gibt es nicht mehr im App Store. Also ihr müsst nicht nach Star Battalion jetzt im App Store suchen und dann Kommentare schreiben, hey, das gibt's nicht mehr. Es gibt es nicht mehr, aber wer es gekauft hat, der wird es sicherlich so wie ich noch unter Einkäufen finden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.